Die Söhne Levis waren Gerson, Kahat und Merari. Und dies sind die Namen der Söhne Gersons, Libni und Simei. Und die Söhne Kahats waren Amram, Jesar, Hebron und Uziel. Die Söhne Meraris waren Mahili und Musi. Und dies sind die Geschlechter der Leviten nach ihren Familien, von Gersom kamen sein Sohn Libni, dessen Sohn Jahat, dessen Sohn Simna, dessen Sohn Jo, dessen Sohn Ido, dessen Sohn Sera, dessen Sohn Jetrai. Die Söhne Kabats waren sein Sohn Aminadab, dessen Sohn Kora, dessen Sohn Asir, dessen Sohn Elkana, dessen Sohn Ebjasaf, dessen Sohn Asir, dessen Sohn Tahat, dessen Sohn Uriel, dessen Sohn Usia, dessen Sohn Sol. Und die Söhne Elkanas waren Amasai und Ahimot, dessen Sohn war Elkana, dessen Sohn Zophai, und dessen Sohn Nahat, dessen Sohn Eliab, dessen Sohn Jeroham, dessen Sohn Elkana, dessen Sohn Samuel. Und die Söhne Samüs waren der erstgeborene Joel und der zweite Abia. Die Söhne Meraris waren Mahili, dessen Sohn Libni, dessen Sohn Simei, dessen Sohn Ussa, dessen Sohn Simea, dessen Sohn Hagia, dessen Sohn Asaja. Und das sind die, welche David für den Gesang im Tempel Jahwes bestellte, nachdem die Lade einen Ruheort gefunden hatte. Sie hatten den Dienst als Sänger vor der Wohnung des Offenbarungszeltes, bis Salomo den Tempel Jahwes zu Jerusalem erbaute, und verrichteten ihr Amt nach der für sie geltenden Vorschrift. Und das sind die, welche das Amt führten, und ihre Söhne, von den Söhnen der Kahathiter, Heman, der Sänger, der Sohn Jols, des Sohnes Samüls, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Jerohams, des Sohnes Eliels, des Sohnes Toas, des Sohnes Zufs, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Mahats, des Sohnes Amasais, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Jols, des Sohnes Asajas, des Sohnes Zephanias, des Sohnes Tahats, des Sohnes Assirs, des Sohnes Ebjasafs, des Sohnes Koras, des Sohnes Jishas, des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels. Und sein Bruder war Asaf, der zu seiner Rechten stand, Asaf der Sohn Berechias, des Sohnes Simeas, des Sohnes Michaels, des Sohnes Baseias, des Sohnes Malchias, des Sohnes Etnes, des Sohnes Seras, des Sohnes Adayas, des Sohnes Ethans, des Sohnes Simas, des Sohnes Simais, des Sohnes Jahats, des Sohnes Gersons, des Sohnes Levis. Und die Söhne Meraris, ihre Brüder, standen zur Linken, Isen, der Sohn Kises, des Sohnes Abdes, des Sohnes Maluks, des Sohnes Hasabjas, des Sohnes Amazias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Amzis, des Sohnes Banes, des Sohnes Semas, des Sohnes Mahilis, des Sohnes Musis, des Sohnes Meraris, des Sohnes Levis. Und ihre Brüder, die Leviten, waren für den gesamten Dienst an der Wohnung des Tempels Gottes bestellt. Aaron aber und seine Söhne besorgten den Opferdienst am Brandopferaltar und am Räucheraltar und den gesamten Dienst am Allerheiligsten und die Beschaffung der Sühne für Israel, genau nach der Vorschrift, die Mose, der Knecht Gottes, gegeben hatte. Und dies sind die Söhne Aarons, sein Sohn Eliasar, dessen Sohn Pinehas, dessen Sohn Abisua, dessen Sohn Buki, dessen Sohn Ussi, dessen Sohn Seraja, dessen Sohn Merajot, dessen Sohn Amaya, dessen Sohn Ahitub, dessen Sohn Zadok, dessen Sohn Ahimaz. Und dies sind ihre Wohnsitze nach ihren Zeltlagern in ihrem Gebiet, den Nachkommen Aarons, dem Geschlecht der Kahathiter, denn auf sie fiel zuerst das Los, denen gab man Hebron im Lande Juda samt den zugehörigen Weidetriften rings um sie her. Die zu der Stadt gehörenden Äcker aber und die zugehörigen Dörfer übergaben sie Kaleb, dem Sohne Jephones. Den Nachkommen Aarons aber übergaben sie die Zufluchtsstadt für Totschläger Hebron und Libna samt den zugehörigen Weidetriften, Jetin und Estemoa samt den zugehörigen Weidetriften, Holon samt den zugehörigen Weidetriften, Debir samt den zugehörigen Weidetriften, Asan samt den zugehörigen Weidetriften, Jutta samt den zugehörigen Weidetriften, Bethsemes samt den zugehörigen Weidetriften. Und vom Stamme Benjamin, Gibeon samt den zugehörigen Weidetriften, Geba samt den zugehörigen Weidetriften, Alemet samt den zugehörigen Weidetriften und Anatot mit den zugehörigen Weidetriften. Die Gesamtzahl ihrer Städte betrug 13 Städte samt den zugehörigen Weidetriften. Die übrigen Nachkommen Kahats aber erhielten von den Geschlechtern des Stammes Ephraim und vom Stamme Dan und vom halben Stamme Manasse durch das Los 10 Städte. Die Nachkommen Gersoms aber nach ihren Geschlechtern erhielten vom Stamme Issachar und vom Stamme Asser und vom Stamme Naphtali und vom Stamme Manasse in Basan 13 Städte. Die Nachkommen Meraris nach ihren Geschlechtern erhielten vom Stamme Ruben und vom Stamme Gadi und vom Stamme Sebulon durch das Los 12 Städte. So übergaben die Israeliten den Leviten die Städte samt den zugehörigen Weidetriften. Und zwar traten sie aufgrund des Loses vom Stamme der Judäer und vom Stamme der Simeoniten und vom Stamme der Benjaminiten jene namentlich benannten Städte ab. Und was die Geschlechter der Nachkommen Kahats betrifft, so wurden ihnen die Städte, die ihnen durch das Los zufielen, vom Stamm Ephraim abgetreten. Und zwar übergab man ihnen die Zufluchtsstadt für Totschläger, Sichem, samt den zugehörigen Weidetriften auf dem Gebirge Ephraim, Geser samt den zugehörigen Weidetriften, Jokmim samt den zugehörigen Weidetriften, Beth Horon samt den zugehörigen Weidetriften, Ayalon samt den zugehörigen Weidetriften und Gatrimmon samt den zugehörigen Weidetriften. Und vom halben Stamme Manasse, Tanach samt den zugehörigen Weidetriften und Jiblim samt den zugehörigen Weidetriften, den Geschlechtern der übrigen Nachkommen Kahats. Die Nachkommen Gersoms erhielten vom halben Stamme Manasse, Golam in Basan samt den zugehörigen Weidetriften und Astaroth samt den zugehörigen Weidetriften. Und vom Stamme Issachar, Kedes samt den zugehörigen Weidetriften, Dabrat samt den zugehörigen Weidetriften, Ramut samt den zugehörigen Weidetriften und Anem samt den zugehörigen Weidetriften. Und vom Stamme Asser, Misial samt den zugehörigen Weidetriften, Abdon samt den zugehörigen Weidetriften. Helkat samt den zugehörigen Weidetriften und Rehob samt den zugehörigen Weidetriften. Und vom Stamme Naphtalie, Kedes im Galil samt den zugehörigen Weidetriften, Hamut samt den zugehörigen Weidetriften und Kirjatheim samt den zugehörigen Weidetriften. Die übrigen Nachkommen Meraris erhielten vom Stamme Sebulon, Rimono samt den zugehörigen Weidetriften und Tabor samt den zugehörigen Weidetriften. Und jenseits des Jordans gegenüber von Jericho, östlich vom Jordan, erhielten sie vom Stamme Ruben, Bezer in der Steppe samt den zugehörigen Weidetriften, Jazer samt den zugehörigen Weidetriften, Kedemot samt den zugehörigen Weidetriften und Mephat samt den zugehörigen Weidetriften. Und vom Stamme Gad, Ramut in Gilead samt den zugehörigen Weidetriften, Mahanaim samt den zugehörigen Weidetriften, Hesbon samt den zugehörigen Weidetriften und Jaser samt den zugehörigen Weidetriften.